Pepe the Frog kifft gerne und hängt ab mit seinen Buddies. Doch jetzt im US-Wahlkampf ist die populäre Cartoon-Figur von Zeichner Matt Fury plötzlich politisch geworden, seit ihn die Trump-Unterstützer der rassistischen Alt-Right-Bewegung für ihre Sache entdeckt haben und Pepe unter anderem mit Donald Trump-Haartolle posiert. Der grinsende Frosch gilt vielen schon als White Nationalist Symbol und geht im Internet viral. Dabei ist der Zeichner Fury dagegen und hat sich öffentlich für Hillary Clinton als Präsidentin ausgesprochen. Wir sprechen mit dem Rechtsextremismusforscher Mark Potok, Senior Fellow am Southern Poverty Law Center in Montgomery, Alabama. Hello, Mr. Potok. How are you? Very, very nice to be here. Mr. Potok, wie konnte denn Pepe der Frosch zum Maskottchen der Alt-Right-Bewegung werden und warum wird das nicht verhindert, wo doch der Schöpfer der Figur dagegen ist? Nun, das ist sozusagen, da ist Pepe der Frosch ein Opfer der Meinungsfreiheit geworden, ganz einfach. Eigentlich ist er ja mehr so im Untergrund des Internet entstanden, auf Seiten, die man gar nicht so auf dem Schirm hat. Aber dann wurde er eben immer bekannter und wird jetzt wirklich auch von Neonazis für ihre Zwecke missbraucht. Und das Symbol eben auch für die Unterstützer von Donald Trump ist ja eine Symbolfigur geworden, eben einfach für Nationalisten. Und die Wahrheit ist, bei uns ist die Verfassung heilig, auch diese Meinungsfreiheit. Und da kann der Schöpfer nur sehr wenig gegen ausrichten. Die Alt-Right-Bewegung, das sind Rechtsextremisten, die eine Blut- und Bodenideologie propagieren und den Feminismus für ein Krebsgeschwür halten. Ausgerechnet die kapern sich eine Internet-Cartoon-Figur. Reden wir also von Digital Natives oder was sind das für Leute? Well, the alternative right, the so-called alt-right, is essentially a kind of rebranding. Nun ja, diese alternative right, also die alternative Rechte, abgekürzt als alt-right, die ist nach wie vor für die weiße Herrschaft, also was man im Englischen white supremacy nennt. Und in der digitalen Ära haben sie sich sozusagen eine neue Identität, einen neuen Anstrich verliehen. Sie unterscheiden sich ein bisschen von anderen rechtsextremistischen Gruppen, aber eben kaum. Und für sie zählt einfach diese Ideologie, dass in den USA und auch in Europa die weiße Rasse sozusagen die beherrschende Rasse ist. Und das ist eigentlich eine Bewegung, die in Europa begonnen hat, in Frankreich mit den Identitaires. Aber die Idee, die dahinter steckt, ist eben dieselbe. In Europa glauben Anhänger dieser Ideologie, dass der Islam Europa erobert. In den USA beschränkt sich das nicht nur auf Moslems, sondern eben auch beispielsweise auf Mexikaner, die ja nun auch nicht weiß sind. Und was eben dahinter steckt, ist einfach diese Idee, dass unsere Gesellschaft, unsere westliche Gesellschaft weiß ist, weiß bleiben soll. Und diese alternative Rechte in Amerika tritt aber sehr proper auf, immer mit Anzug und Krawatte. Also versucht auch seine akademische weiße Herrschaft damit zu propagieren, allein im Erscheinungsbild. Diesen Trend, sich als akademisch oder intellektuell zu verkaufen, das gibt es hier auf jeden Fall auch bei den Identitären, nicht nur in Frankreich, auch in Deutschland. In anderen europäischen Ländern gibt es ja diese Bewegung. Die Alt-Right-Bewegung unterstützt ja die Kandidatur von Donald Trump und einer ihrer bekanntesten Vertreter ist sogar sein Wahlkampfleiter, nämlich der Publizist und Filmemacher Stephen Bannon. Hat sich denn Trumps Rhetorik seitdem noch einmal verschärft? No, I don't think Donald Trump has changed his rhetoric. I think that the hiring of Stephen Bannon to head the campaign. Nein, das würde ich nicht sagen, dass sich die Rhetorik von Trump seitdem noch einmal verschärft hat. Eigentlich war es ja so, dass er ganz bewusst Stephen Bannon engagiert hat, weil er sich von ihm etwas erhofft hat. Und er weiß ganz genau, für was Stephen Bannon und seine Alt-Right-Bewegung steht. Und Trump hat sie einfach direkt umworben. Sie müssen wissen, dass Stephen Bannon davor bei Breitbart News gearbeitet hat. Das ist eine wirklich rechtsextreme News- und Medienagentur, die immer die Ziele der Alt-Right-Bewegung sehr offensiv auch propagiert hat. Ja, und die vor allem auch zeigt, dass da offensichtlich auch jüngere Zielgruppen angesprochen werden sollen. Wie stark sehen Sie denn in diesem Zusammenhang die Wirkung einer Cartoon-Figur wie Pepe the Frog bei dieser jungen Zielgruppe, die so auch für rassistische Positionen gewonnen werden soll? Nun, es ist auf jeden Fall so, dass dadurch die Wahrnehmung der Alt-Right sehr viel stärker geworden ist. Und indem man Figuren wie Pepe den Frosch oder auch andere Internetfiguren benutzt oder eben einfach auch die ganzen Hashtags, soziale Medien und so weiter, hat man sich natürlich an sehr junge Menschen eben auch gewendet, die dieser Ideologie der weißen Vorherrschaft sehr positiv gegenüberstehen und davon auch beeinflusst sind. Und damit hat man es geschafft, sich an solche Leute zu wenden, die sich eigentlich im digitalen Zeitalter nur noch digital über das Internet und soziale Medien informieren und eben andere Medien wie Zeitungen oder Fernsehen, also eher seriöse Medien, gar nicht mehr benutzen. Mr. Potok, thank you very much for talking with us. A real pleasure. Thanks so much for having me.